Der Zauberberg von Thomas Mann. Vierter Teil. Bearbeitung Valerie Stiegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Mein Gott, ich sehe. Nun also ging das Berghofleben wieder seinen gleichmäßigen Gang. Es dauerte eine Woche, bis Hans Castorp durch die Oberin von Mühlendonk ins Durchleuchtungslaboratorium bestellt wurde. Er mochte nicht drängen, da die Schwere seines Falls ihm kaum ein Recht gab, besonderen Anspruch auf Beachtung zu erheben. Frau Stör ist zwar dumm und ungebildet, aber ohne Zweifel viel kränker als ich. Von Dr. Blumenkohl ganz zu schweigen. An Hans Castorps Tische hatte man von der Beendigung seiner dreiwöchigen Zurückgezogenheit nicht viel Aufhebens gemacht. Dafür sind die Leute viel zu sehr mit sich selbst und mit ihrem interessanten Körper beschäftigt. Wie hätte man im weiteren Saale welches davon machen sollen? Dort hatte buchstäblich niemand auch nur Notiz davon genommen. Mit Ausnahme Settembrinis, der nach Schluss der Mahlzeit zur Begrüßung herangekommen war. Freut mich, Ingenieur, Sie wieder auf den Beinen und offenbar wohlauf zu sehen. Freut mich aufrichtig. Hans Castorp hätte freilich noch eine weitere Einschränkung gemacht, deren Berechtigung wir dahinstellen müssen. Ich bin ganz sicher. Sie hat bemerkt, dass ich wieder da bin. Er behauptete bei sich, dass Klavdia Chauchat gleich bei ihrem, wie immer, verspäteten Eintreten nach dem Zufallen der Glastür ihren schmalen Blick habe auf ihm ruhen lassen und kaum, dass sie sich niedergesetzt, noch einmal über die Schultern nach ihm umgesehen habe. Sie hat sich umgesehen und gelächelt. Sein Herz hatte sich zusammengekrampft unter diesen Blicken. Dabei kennen wir uns offiziell gar nicht. Welche die zwischen der Kranken und ihm obwaltende gesellschaftliche Unbekanntschaft auf ungeheuerliche und berauschende Weise Lügen gestraft hatten. Sie hat mich vermisst. Es will nachgetragen sein, dass Hans Castorps innere Beziehungen zu der Patientin vom guten Russentisch, nennen wir sie ruhig seine Verliebtheit, während seiner dreiwöchigen Zurückgezogenheit starke Fortschritte gemacht hatte. Mein Gott! Ihr Bild hatte ihm vorgeschwebt, wenn er frühwach in das sich zögernd entschleiernde Zimmer oder am Abend in die dichter werdende Dämmerung geblickt hatte. Ihr Mund, ihre Wangenknochen, ihre Augen. Ihre Arme, verklärt von dünnster Gase. Schreck und Erschütterung waren damit verbunden. Aber auch eine ins Unbestimmte ausschweifende Hoffnung, Freude und Angst. Hat sie denn Kinder ihrer angebetet? Aber nein doch. Was sollte eine Frau wie Sie wohl mit Kindern anfangen? Nun ja, nachgerade ist es wohl auch zu spät dafür. Da es sich für Hans Castorp verbot, mit Joachim von Klavdia Chauchat zu sprechen. Er spricht ja auch nie von der braunäugigen, lachlustigen Marussia. Hielt er sich bei Tische durch verstohlenen Austausch mit der Lehrerin Fräulein Engelhardt schadlos. Zu spät? Wie meinen Sie denn das? Manchmal, im Profil, will mir Ihr Gesicht fast schon ein wenig scharf scheinen. Klavdias Gesicht? Also ich verbiete Ihnen einfach so etwas zu sagen. Es ist weich und jung und süß. Auch wenn es natürlich ein interessantes Profil ist. Und nicht das von irgendeiner gesunden Gans. Übrigens, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Frau Chauchat derzeit porträtiert wird. Porträtiert? Wer porträtiert sie? Wer? Ja, sie sitzt schon seit längerem jemandem Modell. Und wollen Sie wissen, wem? Herrn Hofrat Behrens persönlich. Dem Hofrat? Sie besucht ihn beinahe täglich in seiner Privatwohnung. Sieh einer an. Nun ja, es ist ja bekannt, dass der Hofrat in Öl malt. In seiner Privatwohnung sogar. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das ist doch nicht verboten. Hoffentlich ist wenigstens Fräulein von Mühlendonk bei den Sitzungen anwesend. Die hat wohl keine Zeit. Mehr Zeit als die Oberin sollte auch Behrens nicht haben. Nach dem Empfang dieser Nachricht maß Hans Castorp 37,7. Der Geschmack, den der Hofrat mit der Wahl seines Modells bekundete, entsprach zu sehr seinem eigenen, als dass er bei der Beziehung zwischen einem forsch redenden Witwer und einer schmaläugig, leisetreterischen jungen Frau an Nüchternheit hätte glauben können. Nüchternheit? Etwa auch noch harmlos? Schnickschnack. Und eine weitere Entdeckung setzte ihm nicht viel weniger zu. Es war da ein Kranker namens Ferdinand Wesal, Mannheimer seiner Herkunft nach, mit gelichtetem Haupthaar, kariösen Zähnen und einer zaghaften Redeweise. Derselbe, der zuweilen während der Abendgeselligkeit auf dem Piano spielte. Wie dieser Mensch sie anschaut, sie mit Blicken auffrisst. Wie er sich im Salon um sie herumdrückt. Und im Speisesaal stellt er sich immer an einen Platz, an dem sie vorbeigehen muss. Ja, dieser Mensch hatte seine Blicke eben dort, wo Hans Castorp selbst sie hatte. Scheu und zudringlich bis zum Hündischen. Und Hans Castorp empfand bei seiner Beobachtung ein sonderbares Gemisch aus Ekel und Gemeinschaftsgefühlen. So vergingen die 8 Tage bis zur Durchleuchtung. Zusammen mit seinem Vetter saß Hans Castorp zur angegebenen Stunde wartend in dem kleinen Raum, der das Ordinationszimmer vom Durchleuchtungslaboratorium trennte, als plötzlich der nächstbestellte Patient hereintrat. Es war Madame Chauchat. Mein Gott, sie. Während Hans Castorp fühlte, wie das Blut ihm aus dem Gesichte wich, nahm sie Platz, schlug ein Bein übers andere und blickte ins Leere, während sie mit der Sohle des am Boden stehenden Fußes leise aufpochte. Ich bitte, auf wie viel Uhr sind Sie bestellt? Auf 3:30. Ich auf 3:15. Was gibt es denn? Es ist gleich 4. Es sind Personen eben noch eingetreten, nicht wahr? Es scheint eine Verspätung zu geben. Das Ganze hat sich um eine halbe Stunde verschoben. Das ist unangenehm. Ja, wir warten auch schon fast eine halbe Stunde. Wie im Traum hörte Hans Castorp zu. Klafdias Stimmklang schauerte ihm als süßer Reiz den Rücken hinunter. Sein Herz hämmerte. An Joachim hat sie sich gewandt mit ihrer Anrede. Das ist ja beinahe dasselbe, wie wenn ich selbst mit ihr gesprochen hätte. Das Beisammensein zu dritt währte nicht lange. Der Techniker im weißen Kittel öffnete die Tür zum Laboratorium und Hans Castorp folgte seinem Vetter nicht ohne inneres Zögern, ob er nicht auf gesittete Art Frau Chauchat den Vortritt hätte anbieten sollen. Hallo, da sind ja unsere Dioskuren, Castorp und Pollux. Warten Sie nur, gleich werden wir Sie beide durchschaut haben. Ich glaube, Sie haben Angst, Castorp, uns Ihr Inneres zu eröffnen. Seien Sie ruhig, es geht ganz ästhetisch zu. Während Joachim den Oberkörper freimachte, zog der Hofrat Hans Castorp am Arm vor die Reihen der dunklen Gläser, hinter denen er knipsend Licht einschaltete. Hier? Haben Sie meine Privatgalerie schon gesehen? Die Gläser erhellten sich, zeigten ihre Bilder. Hans Castorp sah Gliedmaßen. Hände, Füße, Kniescheiben, Ober- und Unterschenkel, Arme und Beckenteile. Doch ihre rundliche Lebensform war schemenhaft und umgab nur wie ein bleicher Schein den klar und minutiös hervortretenden Kern, das Skelett. Wie interessant. Das ist allerdings interessant. Nützlicher Anschauungsunterricht für junge Leute. Lichtanatomie, wissen Sie? Das hier ist ein Frauenarm. Sie ersehen es aus einer Niedlichkeit. Damit umfangen Sie einen beim Schäferstündchen, verstehen Sie? Na, von Ihnen machen wir gleich auch eine Aufnahme, Castorp. Sie kriegen ein Freiexemplar. Dann können Sie noch Kindern und Enkeln die Geheimnisse Ihres Busens an die Wand projizieren. Und so stand Hans Castorp wenige Minuten später, nachdem Joachims Untersuchung abgeschlossen war, selbst vor dem milchigen Viereck des Leuchtschirms. So, nächster Delinquent an den Pranger mit Ihnen. Und gewährte Einblick in sein organisches Inneres. Tief atmen. Tiefer. Ich sage tief. Na bitte. Da haben wir es ja. Ganz wie ich es erwartet habe, bestätigt voll und ganz den akustischen Befund. Alte Stellen und frische. Und dann noch die Stränge, die sich von den Bronchien aus in die Lunge hineinziehen. Stränge mit Knötchen. Stränge? Mit Knötchen? Herr Hofrat, ob Sie wohl so freundlich wären, ich habe die große Bitte, dürfte ich wohl einmal meine Hand durch den Leuchtschirm betrachten? Wenn's weiter nichts ist, Jüngling, nur zu. Und Hans Castorp sah, was zu sehen er hatte erwarten müssen, was aber eigentlich dem Menschen zu sehen nicht bestimmt ist. Er sah in sein eigenes Grab. Mein Gott, ich sehe. Sah das spätere Geschäft der Verwesung vorweggenommen durch die Kraft des Lichtes. Das Fleisch, worin er wandelte, zersetzt, vertilgt, zu nichtigem Nebel gelöst und darin das kleinlich gedrechselte Skelett seiner rechten Hand, um deren oberes Ringfingerglied sein Siegelring, vom Großvater her ihm vermacht, schwebte. Ein hartes Ding dieser Erde, womit der Mensch seinen Leib schmückt, der bestimmt ist, darunter wegzuschmelzen, sodass es frei wird und weitergeht an ein Fleisch, das es eine Weile wieder tragen kann. Zum ersten Mal in seinem Leben verstand Hans Castorp, dass er sterben werde. Spukhaft, was? Ja, ein Einschlag von Spukhaftigkeit ist nicht zu verkennen. Das Deckenlicht ging wieder an und Hans Castorp warf sich in seine Kleider. Als er das Zimmer verließ, blickte er im Hinausgehen über die Schulter. Eben betrat Frau Chauchat das Laboratorium. Freiheit. Wie kam es dem jungen Hans Castorp eigentlich vor? Etwa so, als ob die 7 Wochen, die er nun nachweislich und ohne allen Zweifel schon bei denen hier oben verbracht hatte, nur 7 Tage gewesen wären? Oder schien ihm im Gegenteil, dass er schon viel, viel länger als wirklich zutraf an diesem Ort lebte? Es war wohl beides der Fall. Zugleich unnatürlich kurz und unnatürlich lang. Nur eben wie es wirklich damit war, so wollte es ihm nicht scheinen. Wissen Sie, dass in 5 Tagen schon der 1. Oktober ist? Das ist der 2. seiner Art, den ich an diesem Lustort verlebe. Schön. Der Sommer ist hin, soweit er vorhanden war. Man ist um ihn betrogen. Wie man um das Leben überhaupt betrogen ist. Hier oben. Ja, ums Leben betrogen. Seien Sie wenigstens lustig, Rasmussen. Erzählen Sie uns einen Witz. Ich weiß nur wenige. Aber die wollen mir nicht vonstatten gehen. Ich bin immer so müde. Es möchte kein Hund so oder ähnlich noch viel länger leben. Haben Sie das eben gehört, was die Kleefeld sagt, der Ingenieur? Oh, Herr Settembrini. Glauben Sie ihnen nicht, glauben Sie ihnen niemals, wenn sie schimpfen. Das tun sie alle. Ohne Ausnahme, obgleich sie sich nur zu sehr hier zu Hause fühlen, führen ein Lotterleben und erheben auch noch Anspruch auf Mitleid an diesem Lustort. Ist es vielleicht kein Lustort? Ich will doch meinen, dass es einer ist. Und zwar in des Wortes zweifelhaftester Bedeutung. Sie sind wieder sehr streng, Herr Settembrini. Betrogen, sagt dieses Frauenzimmer. Ums Leben betrogen. Aber entlassen Sie sie in die Ebene und ihr Lebenswandel dort unten wird keinen Zweifel darüber lassen, dass sie es darauf anlegt, baldmöglichst wieder heraufzukommen. Aber das Fräulein ist krank. Sie ist wahr und wahrhaftig schwer krank und hat allen Grund, verzweifelt zu sein. Krankheit und Verzweiflung sind oft nur Formen der Liederlichkeit. Dieser Schulmeister. Die Kleefeld kann jeden Tag ins Gras beißen und das nennt er Liederlichkeit. Da müssen Sie sich schon näher erklären. Wenn Sie mir sagten, Krankheit ist bisweilen eine Folge der Liederlichkeit, so wäre das plausibel. Oder wenn Sie sagten, Krankheit muss der Liederlichkeit manchmal zum Vorwand dienen. Auch das ließe ich mir gefallen. Grazie tanto, Sie sind zu gütig. Aber Krankheit, eine Form der Liederlichkeit? Das heißt, nicht aus der Liederlichkeit entstanden, sondern selbst Liederlichkeit? Das ist doch paradox. Oh, ich bitte, Ingenieur, keine Unterstellungen. Ich verachte die Paradoxe, ich hasse sie. Das Paradoxon ist das Schillern des faulig gewordenen Geistes. Die größte Liederlichkeit von allen. Im Übrigen stelle ich fest, dass Sie wieder einmal die Krankheit in Schutz nehmen. Nein, was Sie sagen, interessiert mich. Es erinnert mich an manches, was Dr. Krukowski bei seinen Montagsvorträgen vorbringt. Auch er erklärt die organische Krankheit für eine sekundäre Erscheinung. Kein ganz reinlicher Idealist, dieser Krukowski. Was haben Sie gegen ihn? Sind Sie schlecht, auf die Analyse zu sprechen? Die Analyse ist gut als Werkzeug der Aufklärung. Gut, insofern sie dumme Überzeugungen erschüttert, natürliche Vorurteile auflöst und die Autorität unterwühlt. Gut, mit anderen Worten, indem sie befreit, verfeinert, vermenschlicht. Sie ist schlecht, sehr schlecht. Insofern sie die Tat verhindert, das Leben an den Wurzeln schädigt, unfähig es zu gestalten. Die Analyse kann eine sehr unappetitliche Sache sein. unappetitlich wie der Tod, zu dem sie denn doch wohl eigentlich gehören mag, verwandt dem Grabe und seiner anrüchigen Anatomie. Lichtanatomie haben wir neulich getrieben, als Behrens uns durchleuchtete. Haben Sie sich schon einmal das Skelett Ihrer Hand zeigen lassen? Ich interessiere mich nicht im geringsten für mein Skelett. Und wie war das ärztliche Ergebnis bei Ihnen? Er hat Stränge gesehen, Stränge mit Knötchen. Dieser Behrens ist doch ein Teufelskerl. Sie sind ungerecht, Herr Settembrini. Ich gebe zu, dass der Hofrat seine Schwächen hat. Aber was für ein verdienter und achtbarer Mann ist er doch alles in allem. Ein echter Wohltäter der leidenden Menschheit. Neulich begegnete ich ihm, als er eben von einer Rippenresektion kam, einer Sache, bei der es auf Biegen und Brechen gegangen war. Noch ganz erhitzt war er von seiner schwierigen, nützlichen Arbeit und hatte sich zur Belohnung eine Zigarre angezündet. Ich war richtig neidisch auf ihn. Das war schön von Ihnen. Aber Ihr Strafmaß, wie lange sollen Sie hier oben bleiben? Er hat mir keine bestimmte Frist gesetzt. Auch nicht übel, der Mann versteht's. Tja, legen wir uns also. Beziehen wir unsere Stellungen bei der nachmittäglichen Liegekur. Nun gehen Sie auf Ihr Dach hinauf, Herr Settembrini. Es muss lustiger sein, so in Gesellschaft zu liegen, als allein. Ob man sich wohl miteinander unterhält? Sind es interessante Leute, mit denen Sie die Kur machen? Ach, lauter Parther und Skythen. Sie meinen Russen? Und Russinnen. Adieu, Ingenieur. In Verwirrung betrat Hans Castorp sein Zimmer. Was war das für eine Anspielung? Weiß der Tembrini, wie es um mich steht? Wahrscheinlich hat er mir wieder einmal erzieherisch nachgespürt und die Wege verfolgt, die meine Augen gehen. Dieser Windbeutel mischt sich in Dinge, die ihn nichts angehen. Und dabei trällert er selbst die Mädchen auf der Straße an. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, während der Liegekur endlich den längst fälligen Brief nach Hause zu schreiben. Aber nun fühlte er sich gar nicht mehr dazu aufgelegt. Dieser Settembrini hat mir mit seinen Anspielungen richtig die Stimmung verdorben. Aber so oder so, es muss sein. Ich brauche Winterzeug, Geld, Wäsche, Schuhe. Diesmal galt es, ganze Arbeit zu tun. Denen dort unten reinen Wein einzuschenken und weder sich noch ihnen länger etwas vorzumachen. Was die voraussichtliche Dauer der Kur betrifft, so wundert euch bitte nicht, dass ich mir wahrscheinlich den Winter hier werde um die Ohren schlagen müssen. Und kaum früher als Joachim in die Ebene werde zurückkehren können. Er schrieb mit wachsender Leichtigkeit und verstand nicht mehr, wie er sich vor dem Brief hatte fürchten können. Was könnte einleuchtender sein als diese Darlegung? Ein junger Mann seiner Klasse und in seinen Verhältnissen tat eben etwas für sich, wenn es sich als ratsam erwies. Dafür sind solche Bequemlichkeiten schließlich da, dass man von ihnen Gebrauch macht. So gehörte es sich. Wäre ich heimgereist, hätte mich Dr. Heidekind auf den Befund der hiesigen Ärzte hin garantiert wieder hierher zurückgeschickt. So, das wäre getan. Dieser Brief wird vorhalten. Er befestigte Hans Castorps Freiheit. Meine Freiheit. Eine ihm schon bekannte Welle des Schreckens und der Erregung ging über ihn hin, die seine Brust beim Aufseufzen erzittern ließ. Seine Backen brannten. Er nahm das Thermometer vom Lampentischchen und maß sich, als gelte es eine Gelegenheit zu benutzen. 37,8. Na bitte. Und er fügte ein Postskriptum hinzu. Der Brief hat mich doch angestrengt. Ich messe 37,8. Ich sehe, dass ich mich vorläufig sehr ruhig verhalten muss. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich selten schreibe. Dann lag er und hob seine Hand gegen den Himmel, das Innere nach außen, so wie er sie hinter den Leuchtschirm gehalten hatte. Aber das Himmelslicht ließ ihre Lebensform unberührt. Sogar noch dunkler und undurchsichtiger wurde ihr Stoff vor seiner Helle. Es war die Lebenshand, die er zu sehen gewohnt war. Nicht jenes fremde Gerüst, das er im Schirme erblickt. Die analytische Grube, die er offen gesehen, hatte sich wieder geschlossen. Launen des Merkur. Der Oktober hatte kalt und unfreundlich begonnen. Aber einige Tage später fiel ein nachträglicher Sommer ein von solcher Pracht, dass es zum Verwundern war. Wohl 2,5 Wochen lang herrschte Himmelsherrlichkeit über Berg und Tal, ein Tag überbot den anderen an blauender Reinheit, und mit so unvermittelter Kraft brannte die Sonne, dass jedermann sich veranlasst fand, das leichteste Sommerzeug wieder hervorzusuchen. Schön, dass ich das hier noch mitmache. Weißt du, es erinnert mich an eine Omelette Surprise. Diese Sonnenglut mit der geheimen Frostfrische darin, gefrorenes unter dem heißen Eierschaum. Also du kommst auf Gedanken. Hans Castorp sagte jetzt öfter solche Dinge. Dazwischen war er freilich auch schweigsam, um nicht zu sagen in sich gekehrt. Denn seine Aufmerksamkeit war wohl nach außen gerichtet, aber auf einen Punkt. Das Übrige verschwamm im Nebel, einem in Hans Castorps Hirn erzeugten süßen Nebel. Zuweilen gedachte er der Dinge, die Settembrini über Krankheit und Verzweiflung geäußert hatte, wenn er Klaff der Chauchat ansah, die Schlaffheit ihres Rückens, die vorgeschobene Haltung ihres Kopfes. Er sah sie beständig mit großer Verspätung zu Tisch kommen. Ohne Grund und Entschuldigung. Einzig aus Mangel an Ordnung und gesitteter Energie. Sah sie aus eben diesem grundlegenden Mangel jede Tür hinter sich zufallen lassen. Und eine wortlose Ahnung stieg in ihm auf, dass ihre Krankheit, wenn nicht gänzlich, so doch zu einem guten Teile moralischer Natur war. Nicht Ursache oder Folge ihrer Lässigkeit, sondern mit ihr ein und dasselbe, wie Settembrini gesagt hat. Er erinnerte sich auch der wegwerfenden Gebärde, womit der Humanist von den Parthern und Skythen gesprochen hatte, mit denen er Liegekur halten müsse, einer Gebärde unmittelbarer Geringschätzung und Ablehnung, auf die Hans Castorp sich von früher her wohl verstand, als er an den Ungezogenheiten Frau Chauchats noch schweren Anstoß genommen hatte. Das war früher. Solche Empfindungen hatte Hans Castorp sich nun, aufgrund der inneren Sachlage, fast ganz begeben. Es ist eben so. Man beginnt mit Ärgernis und Abstandsgefühlen. Auf einmal aber kommt ganz anderes dazwischen, was mit Urteilen gar nichts zu tun hat. Schlicht gesagt, Hans Castorp war nun also über beide Ohren in Klaff der Chauchat verliebt. Seine Betörung, aus Frost und Hitze gemischt, bezog sich einerseits mit einer Unmittelbarkeit, die den jungen Mann erblassen ließ und seine Gesichtszüge verzerrte, auf Frau Chauchats durch die Krankheit ungeheuer betonten Körper. Als würde ihn die Krankheit doppelt zum Körper machen. Und sie war andererseits etwas äußerst Flüchtiges und Ausgedehntes. Ein Gedanke, nein, ein Traum. Im Übrigen fügte seine Verliebtheit ihm all die Schmerzen zu und gewährte ihm all die Freuden, die dieser Zustand überall und unter allen Umständen mit sich bringt. Fast jeder Augenblick des Berghoftages war fähig, sie zu zeitigen. Zum Beispiel, im Begriff, den Speisesaal zu betreten, bemerkt Hans Castorp den Gegenstand seiner Träume hinter sich. Ihre Augen begegnen sich nahe, die seinen und ihre graugrünen. Er ist besinnungslos. Aber auch ohne Besinnung tritt er seitlich zurück, um ihr zuerst den Weg durch die Tür freizugeben. Merci. De rien. Sie macht lächelnd Gebrauch von seinem nicht mehr als gesitteten Anerbieten, geht vorbei und hindurch. Sie hat mit mir gesprochen. Ganz direkt und persönlich mit mir gesprochen. Närrisch vor Glück folgt er ihr. Er schwankt rechts hin zu seinem Tische. Und indem er auf seinen Stuhl sinkt, darf er wahrnehmen, dass Klaft ja drüben, ebenfalls Platz nehmend, sich nach ihm umblickt. O Jubel, Triumph und grenzenloses Frohlocken. Nein, diesen Rausch fantastischer Genugtuung hätte Hans Castorp nicht erprobt bei dem Blick irgendeines gesunden Gänschens, dem er drunten im Flachlande erlaubter und aussichtsreicherweise sein Herz geschenkt hätte. Guten Morgen, Fräulein Engelhardt. Was für ein besonders schöner Tag das heute ist, finden Sie nicht auch? Good morning, Miss Robinson. How do you do? I'm absolutely delighted to find you in such a good shape today. Und im Hochgefühl seines Erfolgs berennt er Miss Robinson mit englischer Konversation von solcher Sinnlosigkeit, dass das Fräulein im Ekstatischen nicht bewandert zurückprallt und ihn mit Blicken voller Befürchtungen misst. Ein andermal fallen beim Abendessen die Strahlen der untergehenden Sonne auf den guten Russentisch und treffen genau Frau Chauchats Kopf, sodass sie sich mit der Hand dagegen schützen muss. Hans Castorp sieht es über den Saal hinweg und erfasst seine Entschlüsse. Das kann man nicht zulassen. Er steht auf, geht, seine Serviette in der Hand, schräg zwischen den Tischen hin durch den Saal und zieht die cremefarbenen Vorhänge zu. So müsste es gut sein. Frau Chauchat hatte die Erleichterung sofort gespürt und sich umgeblickt. Sie blieb in dieser Haltung, bis Hans Castorp seinen Platz wieder erreicht hatte und sich setzend zu ihr hinübersah, worauf sie mit freundlich erstauntem Lächeln dankte. Sein Herz war unbeweglich, es schien überhaupt nicht zu schlagen. Erst später, als alles vorüber war, begann es zu hämmern. Und da bemerkte er erst... Was ist denn los? Was haben denn alle? Dass Joachim die Augen still auf seinen Teller gerichtet hielt. Wie ihm auch nachträglich deutlich wurde, dass Frau Stör Dr. Blumenkohl in die Seite gestoßen hatte und überall im Saal nach mitwissenden Blicken suchte. Bitte sehr, sollen Sie doch. Nach dem Mittagessen pflegte in diesen schönen Tagen ein größerer Teil der Kurgesellschaft, sich auf die dem Speisesaal vorgelagerte Veranda hinauszubegeben, um in der Sonne zu verweilen. Bei einer solchen Gelegenheit saß auch Hans Castorp auf einem lackierten Gartenstuhl in gesprächiger Unterhaltung mit Joachim, den er trotz seines Widerstrebens gezwungen hatte, mit herauszukommen. Während vor ihm Frau Chauchat mit ihren Tischgenossen eine Zigarette rauchend an der Brüstung stand. Das sind nun wirklich Dinge, die man erst hier oben kennenlernt und in ihrer ganzen Bedeutung erfasst. Finden Sie das nicht auch, gnädiges Fräulein? Er sprach für sie, damit sie ihn höre. Des Vetters Gespräch hatte ihm nicht genügt für seine affektierte Redseligkeit. Er hatte absichtlich die Bekanntschaft von Hermine Kleefeld gemacht, um sich zu dritt besser aufspielen zu können. Wissen Sie wohl noch, wie teufelsmäßig Sie mich damals erschreckt haben? Bei unserer ersten Begegnung seinerzeit auf der Morgenpromenade? Tatsächlich? Ich erinnere mich gar nicht. Ja, das war ich, den Sie damals so herzerfrischend zum Willkommen angepfiffen haben. Und ich gestehe es Ihnen freiwillig. Ihren Zweck haben Sie erreicht. Ich war wie mit einer Keule vor den Kopf geschlagen. Fragen Sie nur meinen Vetter. Mit dem Pneumothorax pfeifen und harmlose Wanderer damit erschrecken. Ein freveles Spiel nenne ich das freierdings und in gerechtem Zorn. Während Joachim im Bewusstsein seiner werkzeughaften Rolle mit niedergeschlagenen Augen dasaß und auch die Kleefeld aus Hans Castorps blinden und abschweifenden Blicken allmählich für ihre Person das kränkende Gefühl gewann, nur als Mittel zum Zwecke zu dienen, schmollte Hans Castorp und zierte sich und drechselte Redensarten, bis er es wirklich erreichte, dass Frau Chauchat sich nach ihm umwandte und ihm ins Gesicht blickte. Aber nur einen Augenblick. Ihre schrägen Pschibislav-Augen glitten an seiner mit überschlagenem Beine sitzenden Figur rasch hinunter, blieben mit einem Ausdruck von geflissentlicher Gleichgültigkeit eine Weile auf seinem gelben Stiefel haften und zogen sich dann phlegmatisch wieder zurück. Katastrophe. Warum dieser Blick? Warum ihre Verachtung in des dreifaltigen Gottesnamen? Sieht sie mich als irgend so einen gesunden Gimpel von unten an? Bin ich nicht eingereiht und zugehörig, einer von uns hier oben, mit guten 2 Monaten auf dem Buckel? Ist nicht das Thermometer noch gestern Abend wieder auf 37,8 gestiegen? Aber das eben war es. Das machte sein Leiden vollständig. Mercurius stieg nicht mehr. Die furchtbare Niedergeschlagenheit dieser Tage äußerte sich zu seiner bitteren Beschämung in sehr niedrigen, kaum übernormalen Messergebnissen. Der dritte Tag brachte die zarte Erlösung. Als die Vettern auf ihrem Morgenspaziergang vor sich in einiger Entfernung, langsam steigend, Frau Chauchat gewahrten. In Weiß, das rötliche Haar von der Morgensonne erleuchtet. Und jenseits des Wegknies, zwischen Abhang und Bergwand, trug es sich zu und begab sich wunderbar, dass Hans Castorp, links von Joachim, die liebliche Kranke überholte, dass er mit männlichen Tritten an ihr vorüberging und sie in dem Augenblick, da er sich rechts neben ihr befand, mit einer Verneigung begrüßte. Guten Morgen. Bonjour, Monsieur. Das war eine Wendung der Dinge zum Guten und Allerbesten. Es war die Erlösung. Im Besitz des Grußes, des Wortes, des Lächelns, eilte Hans Castorp auf Flügelsohlen an Joachims Seite vorwärts. Hallo du, was ist los mit dir? Es ist doch so schönes Wetter heute. Nachher wollen wir zum Kurhaus hinüber, dort machen sie Musik. Was ist dir über die Leber gelaufen? Nichts. Aber du siehst so heiß aus. Ich fürchte, mit deiner Senkung ist es zu Ende. Es war zu Ende damit. Die beschämende Herabstimmung von Hans Castorps Natur war überwunden durch den Gruß, den er mit Klavdia Chauchat getauscht hatte. Mercurius stieg wieder. 38 Grad. Enzyklopädie. Ein Blinder hätte bemerken müssen, wie es um Hans Castorp stand. Und des allgemeinen Verständnisses dafür durfte er sicher sein, da solche Prozesse in der Berghofgesellschaft und besonders unter der Jugend eine bedeutende Rolle spielten. Die Jugend hier oben hat nur zwei Dinge im Sinn, nämlich erstens Temperatur und dann nochmals Temperatur. Nicht nur von seinem eigenen Tisch, sondern auch von anderen Benachbarten blickte man auf Hans Castorp, um sich an seinem Erbleichen und Erröten zu weiden, wenn nach Beginn einer Mahlzeit die Glastür ins Schloss schmetterte. Sie, da ist sie. Und er war damit nicht nur zufrieden, sondern es beglückte ihn sogar, da ihm schien, dass seine Verliebtheit, indem sie Aufmerksamkeit erregte, Anerkennung und Bestätigung von außen zuteil werde. Es kam dahin, dass man sich bei der allgemeinen Postausgabe in der Halle buchstäblich versammelte, um dem Verblendeten zuzusehen, wie er, Hitze auf den Wangen und Glanz in den Augen, verloren und leidenschaftlich lächelnd, in eine bestimmte Richtung blickte. Sie erwarten ebenfalls Briefschaften, Ingenieur? Eigentlich war es schön von Herrn Settembrini, dass er unter solchen Umständen auf Hans Castorp zutrat, um ihn in ein Gespräch zu ziehen. Aber es ist zweifelhaft, ob dieser, trachtend, einen Blick von Clavdia Chauchat zu gewinnen, die menschenfreundliche Vorurteilslosigkeit, die darin lag, dankbar zu würdigen wusste. Muss er mich schon wieder stören? Oh Gott, Briefschaften, Herr Settembrini. Das klingt, als sei ich im diplomatischen Dienst. Vielleicht ist eine Postkarte da für einen von uns. Mein Vetter sieht eben mal nach. Mir hat man meine kleinen Korrespondenzen schon ausgehändigt. Interessante Dinge. Dinge von literarischer und sozialer Tragweite. Ich leugne es nicht. Ach ja? Es handelt sich um ein enzyklopädisches Werk, an dem mitzuarbeiten ein humanitäres Institut mich würdigt. Aber Ihre Angelegenheiten, Ingenieur, wie steht es damit? Wie weit ist beispielsweise der Akklimatisierungsprozess gediehen? Sie weilen alles in allem so lange noch nicht in unserer Mitte, dass die Frage nicht mehr an der Tagesordnung wäre. Danke, es hat nach wie vor seine Schwierigkeiten damit. Ich halte für möglich, dass es das bis zum letzten Tage haben wird. Manche gewöhnen sich nie, sagte mein Vetter mir gleich, als ich ankam. Aber man gewöhnt sich daran, dass man sich nicht gewöhnt. Eine sonderbare Art der Einbürgerung. Natürlich, die Jugend ist zu allem fähig. Sie gewöhnt sich nicht, aber sie schlägt Wurzeln. Und schließlich sind wir hier ja nicht in einem sibirischen Bergwerk. Oh, Sie bevorzugen neuerdings östliche Vergleiche. Sehr begreiflich. Asien verschlingt uns. Wohin man blickt, tatarische Gesichter. Genghis Khan, Steppenwolfslichter, Schnee, Schnaps und Knute. Sie beabsichtigen nun also, bei uns zu überwintern? Ja, lieber Gott. Ich fange an, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich erst mit meinem Vetter zusammen wieder hinunterfahren werde in 4 oder 6 Monaten. Wissen Sie, dass es grauenhaft ist, wie Sie mit den Monaten herumwerfen? Carpe diem, die Zeit ist eine Göttergabe, dem Menschen verliehen, damit er sie nutze. Sie nutze, Ingenieur, im Dienste des Menschheitsfortschritts. Aber wir sprachen von meiner Post. Sehen Sie hier diese Papiere. Sie tragen in französischer Sprache den Aufdruck Internationaler Bund für Organisierung des Fortschritts. Ach, interessant. Sie fragen mich nach seinen Zielen. Ich will sie Ihnen in 2 Worten geben. Der Bund für Organisierung des Fortschritts leitet aus der Entwicklungslehre Darwins die philosophische Anschauung ab, dass der innerste Naturberuf der Menschheit ihre Selbstvervollkommnung sei und folgert daraus, dass es Pflicht eines jeden ist, am Menschheitsfortschritt tätig mitzuarbeiten. Viele sind diesem Rufe gefolgt. Und auch ich habe die Ehre, in den Bundesregistern als Mitglied geführt zu werden. Eine große Ehre, nehme ich an. In der Tat. Nun hören Sie aber. Im Frühjahr war eine feierliche Hauptversammlung des Bundes nach Barcelona einberufen. Guter Gott, ich wollte hinreisen. Es verlangte mich sehnlichst, an den Beratungen teilzunehmen. Aber dieser Schuft von Hofrat verbot es mir unter Todesdrohungen. Und, was wollen Sie? Ich fürchtete den Tod und reiste nicht. Das tat Ihnen gewiss sehr leid. Ich war verzweifelt, wie Sie sich denken können. Nichts ist schmerzhafter, als wenn unser organisches, unser tierisches Teil uns hindert, der Vernunft zu dienen. Desto lebhafter ist jetzt meine Befriedigung über diese Zuschrift. Der Bund hat in Barcelona die Herstellung eines Buchwerkes mit dem Titel »Soziologie der Leiden« beschlossen. Sie wird in etwa 20 Bänden von Lexikonformat alle menschlichen Leidensfälle aufführen und behandeln, die sich überhaupt denken lassen. Von den persönlichsten und intimsten bis zu den großen Gruppenkonflikten. Und sie wird die Mittel und Maßnahmen an die Hand geben, die ihr zur Beseitigung der Leidensursachen angezeigt scheinen. Tatsächlich? Aber das wäre ja großartig. Auch den schönen Geist will dieses große Werk nicht vernachlässigen, soweit er eben menschliches Leiden zum Gegenstande hat. Darum ist ein eigener Band vorgesehen, der eine Zusammenstellung und kurzgefasste Analyse aller in Betracht kommenden Meisterwerke der Weltliteratur enthalten soll. Und dies ist die Aufgabe, mit der man in dem Schreiben, das Sie hier sehen, Ihren ergebensten Diener betraut. Da erlauben Sie mir aber, Sie herzlich zu beglückwünschen, Herr Settembrini. Das ist ein Auftrag ganz wie für Sie gemacht. Wie muss es Sie freuen, dass Sie auf diese Weise behilflich sein können, die menschlichen Leiden auszumerzen? Es ist eine weitläufige Arbeit, zu der viel Umsicht und Lektüre erforderlich ist. Zumal in der Tat der schöne Geist sich fast regelmäßig das Leiden zum Gegenstande gesetzt hat. Gleich viel oder desto besser, so umfassend die Aufgabe immer sein möge. Auf jeden Fall ist sie von der Art, dass ich mich ihrer zur Not auch an diesem verfluchten Aufenthalt entledigen kann. Da haben Sie recht. Das ist ein glücklicher Umstand. Man kann dasselbe von den Pflichten, die Ihnen die Natur auferlegt hat, nicht sagen, Ingenieur. Das ist es, worauf ich hinaus wollte, woran ich Sie mahnen wollte, da Ihr Beruf ein praktischer ist, dem Sie, anders als ich, nur in der Welt drunten nachkommen können. Fängt er wieder an, von der Arbeit zu quengeln. Ich dringe in Sie. Halten Sie auf sich. Lassen Sie Ihre Begriffe nicht unter atmosphärischen Einflüssen verwirren. Verlieren Sie sich nicht an das Fremde. Meiden Sie dies Eiland der Kirke, auf dem ungestraft zu hausen Sie nicht Odysseus genug sind. Kirke? Sie werden auf allen Vieren gehen. Sie neigen sich schon auf Ihre vorderen Extremitäten. Bald werden Sie zu grunzen beginnen. Hüten Sie sich! Was soll ich tun? Was ich Ihnen sagte. Wollen Sie sagen, dass ich nach Hause reisen soll? Das habe ich Ihnen gleich am ersten Abend geraten, Ingenieur. Ja, und damals war ich frei, es zu tun. Seitdem hat sich die Sachlage aber doch geändert. Können Sie es denn verantworten, mir nach dem Ergebnis der Durchleuchtung und der Diagnose des Hofrats die Heimreise anzuraten? Ja, Ingenieur, ich will es verantworten. Es war ein offenes Gefecht. Doch Hans Castorp stand seinen Mann. Einflüsse aus der Nähe stärkten ihn. Da war auf der einen Seite ein Pädagog und auf der anderen, nur wenige Schritte von ihm entfernt, eine schmaläugige Frau. Dann sind Sie vorsichtiger für sich als für andere Leute. Sie sind nicht gegen ärztliches Verbot nach Barcelona zum Fortschrittskongress gereist. Sie fürchteten den Tod und blieben hier. Ich weiß eine schlagfertige Antwort zu schätzen, Ingenieur, selbst wenn Ihre Logik der Sophisterei nicht fern ist. Es ekelt mich, in einem hier üblichen, abscheulichen Wettstreit zu konkurrieren, sonst würde ich Ihnen erwidern, dass ich bedeutend kränker bin als Sie. Leider in der Tat so krank, dass ich kaum noch die Hoffnung hege, diesen Ort je wieder verlassen und in die untere Welt zurückkehren zu können. Sie halten mir vor, ich sei nicht nach Barcelona gereist. Ich habe mich dem Verbot unterworfen, um mich nicht vorzeitig zu zerstören, aber ich tat es unter dem stärksten Vorbehalt, unter dem stolzesten und schmerzlichsten Protest meines Geistes gegen das Diktat meines armseligen Körpers. Ob dieser Protest auch in Ihnen lebendig ist, indem Sie den Vorschriften der hiesigen Mächte Folge leisten, ob es nicht vielmehr der Körper ist und sein böser Hang, dem Sie nur zu bereitwillig gehorchen. Was haben Sie gegen den Körper? Wovon spreche ich? Es wird ungeheuerlich. Aber ich habe mich einmal auf Kriegsfuß mit ihm gestellt und werde ihm, solange es irgend geht, das letzte Wort nicht lassen. Natürlich wird er es haben, aber das macht nichts. Ich werde immerhin dabei profitieren. Ich werde ihn reizen. Sie sind doch Humanist. Wie können Sie da schlecht auf den Körper zu sprechen sein? Sie parieren nicht ohne Eleganz, Ingenieur. Humanist? Gewiss, ich bin es, denn ich bin ein Freund des Menschen. Asketischer Neigungen werden Sie mich niemals überführen. Ich bejahe, ich ehre und liebe den Körper, wie ich die Form, die Schönheit, die Freiheit, die Heiterkeit und den Genuss bejahe, ehre und liebe. Eine Macht, ein Prinzip aber gibt es, dem meine höchste Bejahung gilt. Und diese Macht ist der Geist. Man muss den Körper ehren und verteidigen, wenn es sich um seine Emanzipation und Schönheit handelt, um die Freiheit der Sinne, um Glück, um Lust. Man muss ihn verachten, sofern er als Prinzip der Schwere und der Trägheit sich der Bewegung zum Lichte entgegensetzt. Da ist er wieder in seinem Element. Endlich näherte sich Endsatz für Hans Castorp. Joachim trat, zwei Postkarten in der Hand, auf sie zu. Die Gewandtheit, mit der Settembrini sogleich ins gesellschaftlich Leichte hinüberwechselte, verfehlte nicht ihren Eindruck auf Hans Castorp. Ah, da sind Sie ja, Leutnant. Sie werden Ihren Vetter gesucht haben, verzeihen Sie, wir waren da in ein Gespräch geraten. Wenn mir recht ist, hatten wir sogar einen kleinen Zwist. Ihr Vetter ist ein durchaus nicht ungefährlicher Gegner im Wortstreit, wenn es ihm darauf ankommt. Humaniora. Es war noch einer dieser gepriesenen Oktobertage mit südlich dunkler Himmelsbläue über dem Tal. Hans Castorp und Joachim Ziemsen saßen nach dem Mittagessen auf einer Bank am Ende des Gartens. Hans Castorp rauchte eine Zigarre, die ihm endlich wieder schmeckte, und haderte innerlich mit Joachim, weil dieser nicht an der allgemeinen Geselligkeit auf der Veranda hatte teilnehmen wollen. Er tyrannisiert mich. Dabei bin ich schließlich nicht hier, um ihm Gesellschaft zu leisten, sondern weil ich selbst Patient bin. Sieh da, Timotheus, die beiden Unzertrennlichen. Wünsche einen gesegneten Stoffwechsel. Hofrat Behrens kam auf dem Kieswege schlendernd heran. Auch er eine Zigarre im Munde, aus der er große, weißliche Rauchwolken sog. Guten Tag, Herr Hofrat. Nein, bleiben Sie um Himmels Willen sitzen. Keine Umstände mit mir, schlichtem Manne. Wie schmeckt der Krautwickel, Castorp? Lassen Sie mal sehen, ich bin Kenner und Liebhaber. Eine Sumatra Havanna. Sandblattdecker, wie Sie sehen, sehr würzig, aber leicht auf der Zunge. Darf ich Ihnen eine anbieten? Danke, aber leider vertrage ich sie nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat mich eine um ein Haar unter den Rasen gebracht. Eisbeine, wissen Sie, kalter Schweiß, das Herz in allen Zuständen und das Gehirn in einer Aufregung. Ich war überzeugt, ich müsste abtanzen. Abtanzen? Ich sage abtanzen, denn eigentlich war es höchst fidel und eine rechte Festivität, obgleich ich kolossale Angst hatte. Aber Angst und Festivität schließen sich ja nicht aus, das weiß jeder. Der Bengel, der zum ersten Mal ein Mädchen haben soll, hat auch Angst und sie auch. Und dabei schmelzen sie nur so vor Vergnüglichkeit, was, Castorp? Na, ich wäre jedenfalls beinahe geschmolzen. Mit wogendem Busen wollte ich abtanzen. Aber die Mühlendonk brachte mich mit ihren Anwendungen aus der Stimmung. Eiskompressen, Bürstenfrottage, eine Kampferinjektion. Und so blieb ich der Menschheit erhalten. Was ich Sie schon länger fragen wollte, Herr Hofrat, Sie malen doch manchmal. Nanu, Jüngling, wie kommen Sie mir vor? Verzeihung. Ich habe es gelegentlich erwähnen hören. Es fiel mir eben ein. Na, dann will ich mich mal nicht aufs Leugnen verlegen. Wir sind allzumal schwächliche Menschen. Landschaften? So viel Sie wollen. Landschaften, Stillleben, Tiere, was ein Kerl ist, schreckt überhaupt vor gar nichts zurück. Keine Porträts. Auch ein Porträt ist wohl mal mit untergelaufen. Wollen Sie mir etwa Ihres in Auftrag geben? Nein. Aber es wäre sehr freundlich, wenn der Hofrat uns Ihre Bilder bei Gelegenheit mal zeigen würden, nicht wahr? Oh ja, das wäre wirklich sehr freundlich. Aber gern, mit dem allergrößten Pläsier. Gleich auf der Stelle, wenn es Ihnen Spaß macht. Kommen Sie mit. Ich braue uns einen türkischen Kaffee. Hofrat Behrens kleine Privatwohnung war im nordwestlichen Flügel des Berghofgebäudes gelegen. Überall in den banal bürgerlich eingerichteten Räumen hingen seine Bilder. Des Hofrats entschwebte Gattin, eine rätselhafte Blondine, war gleich mehrmals in Öl zu sehen. Höflich und zur Bewunderung bereit, gingen die Augen der Eintretenden darüber hin. Oh ja. Sehr interessant. Sehr farbig. Wirklich ansprechende Bilder. Es waren meist gebirgige Landschaftsmotive. Berge im Schnee und im Tannengrün, Sennhütten, Blumenstücke, Gebirglertypen. Alle mit einem gewissen flotten Dilettantismus gemalt, in Farben, die aussahen, als seien sie unmittelbar aus der Tube auf die Leinwand gedrückt. Da steckt viel Expression darin. Das Porträt Klavdia Chauchats, von dem Fräulein Engelhardt erzählt hatte, war inzwischen offenbar fertiggestellt und hing im Wohnzimmer an der Fensterwand. Hans Castorp hatte es schon beim Eintreten mit raschem Blick erspäht, obgleich es nur eine entfernte Ähnlichkeit aufwies. Das ist doch ein bekanntes Gesicht, nicht wahr? Erkennen Sie sie? Doch. Da ist wohl eine Täuschung nicht möglich. Das ist die Dame vom guten Russentisch mit dem französischen Namen. Stimmt, die Shosha. Freut mich, dass Sie sie ähnlich finden. Geradezu sprechend ähnlich, nicht wahr? Ja, so. Der gute, überlistete Joachim, dem nun freilich ein Licht aufging über die befremdende Neugier des Vetters an Hofrat Behrens Bildern. Eine gute Arbeit, wirklich, ein interessantes Porträt. Es war ein Bruststück im Halbprofil, dekoltiert mit einer Schleiertraperie um Schultern und Busen. Im ganzen Gesicht war zu viel Rot, die Nase war arg verzeichnet, der Mund verzerrt, der besondere Reiz der Physiognomie nicht gesehen oder nicht herausgebracht, das Ganze ein ziemlich pfuscherhaftes Produkt. Wie sie leibt und lebt. Sagen Sie das nicht, es war ein klotziges Stück Arbeit. Ich bilde mir nicht ein, so recht damit fertig geworden zu sein, obgleich die Dame und ich wohl 20 Sitzungen gehabt haben. 20 Mal war sie hier bei ihm. Wie wollen Sie denn noch fertig werden mit einer so vertrackten Visage? Das reine Vexierrätsel. Kennen Sie sie denn? Ja, nein, oberflächlich, wie man hier die Leute so kennt. Na, ich kenne sie ja mehr inwendig, subkutan, verstehen Sie. Das Oberflächliche bietet größere Schwierigkeiten. Haben Sie sie schon manchmal gehen sehen? Wie sie geht, so ist ihr Gesicht. Eine Schleicherin. Nehmen Sie zum Exempel die Augen. Schebislaff-Augen. Ich rede nicht von der Farbe, die auch ihre Tücken hat. Ich meine den Sitz, den Schnitt. Die Lidspalte, könnten Sie sagen, ist geschlitzt, schief. Das scheint Ihnen aber nur so. Was sie täuscht, ist der sogenannte Epicanthus. Epicanthus? Der darin besteht, dass ein Hautüberschuss von der Deckfalte des Lides über den inneren Augenwinkel hinabreicht. Ziehen Sie die Haut über der Nasenwurzel straff an und Sie haben ein Auge ganz wie von unserem. So verhält sich das also. Ich wusste es nicht, aber es interessiert mich schon längst, was es mit solchen Augen auf sich hat. Ja, wirklich. Sehr interessant. Vexation, Täuschung. Freut mich, dass es Ihnen einleuchtet. Sehen Sie sich die Haut an, die Körperhaut hier. Ist das anschaulich oder ist es nicht so besonders anschaulich Ihrer Meinung nach? Enorm anschaulich ist sie gemalt, die Haut. Man meint, die Poren zu sehen. Und Hans Castorp fuhr leicht über das Dekolleté des Bildes, das sehr weiß gegen die übertriebene Rötung des Gesichtes abstach, wie ein Körperteil, der gewöhnlich dem Lichte nicht ausgesetzt ist und so, absichtlich oder nicht, die Vorstellung des Entblößtseins aufdringlich hervorrief. Wunderschön. Einfach wunderschön. Sein Lob war berechtigt. Frau Chauchats Dekolleté, offenbar mit Gefühl gemalt, war das bei weitem bemerkenswerteste Stück Malerei in diesen Zimmern. Es ist eben gut, wenn man auch unter der Epidermis ein bisschen Bescheid weiß und mitmalen kann, was nicht zu sehen ist. Die Körperpelle da hat Wissenschaft. Die können Sie mit dem Mikroskop auf Ihre organische Richtigkeit untersuchen. Jawohl, jawohl. Hans Castorp war Feuer und Flamme für dieses Gespräch. Vor allem aber beabsichtigte er, das Bild von der beschatteten Fensterwand fort an einen günstigeren Platz zu schaffen. Entschuldigen, Herr Hofrat, aber ich hänge das Bild ab. Es hat ja hier absolut kein Licht. Würde es hier an der Sofawand nicht erheblich günstiger hängen? Da hat es natürlich mehr Licht. Wenn Sie meinen, dass es davon so viel verträgt. Sie saßen jetzt an einem Bambustaburett mit orientalisch ornamentierter Messingplatte, auf der das Kaffeegerät zwischen Rauchutensilien Platz gefunden hatte. Und Hofrat Behrens machte sich an die Bereitung des Kaffees. Die weibliche Plastik, sagen Sie, das ist also in erster Linie Fett? Was dachten Sie denn? Bei unser einem macht das Fett gewöhnlich bloß den 20. Teil vom Körpergewicht aus, bei den Weibern den 16. Am dicksten und fettesten ist es an der weiblichen Brust und am Bauch, an den Oberschenkeln. Kurz überall, wo ein bisschen was los ist für Herz und Hand. Hans Castorp hatte das Porträt von Frau Chauchat auf sein Knie gestellt und betrachtete es, in den Stuhl zurückgelehnt. Erzählen Sie doch noch etwas von der Haut, wenn Sie so freundlich sein wollen, Herr Hofrat. Nicht gerade von der Fetthaut, aber von der menschlichen Haut im Allgemeinen, die Sie so gut zu malen verstehen. Interessieren Sie sich denn für Physiologie? Sehr. Der menschliche Körper, für den habe ich immer hervorragend viel Sinn gehabt. Was ist der Körper? Was ist das Fleisch? Was ist der Leib des Menschen? Woraus besteht er? Aus Wasser besteht der humanistische Menschenleib. Nichts Besseres und nichts Schlechteres. Die Trockensubstanz beträgt bloß 25%. Und die anderen Ingredienzien sind ohne Leben wenig haltbar. Leben ist Sterben. Da gibt es nicht viel zu beschönigen. Une destruction organique, wie irgendein Franzose es in seiner angeborenen Leichtfertigkeit mal genannt hat. Und wenn man sich für das Leben interessiert, so interessiert man sich namentlich für den Tod. Tut man das nicht? Na, so eine Art Unterschied bleibt da ja immerhin. Leben ist, dass im Wechsel der Materie die Form erhalten bleibt. Wozu die Form erhalten? Sie haben da entschieden, was Unternehmendes heute, Jüngling. Förmlich was Durchgängerisches. Aber ich falle nun ab. Ich werde melancholisch. Oh, das tut mir leid. Ich muss mir Vorwürfe machen. Wir hätten Sie nicht so lange... Ich bitte Sie, keine Ursache, wirklich keine Ursache. Es war mir was Besonderes und hat mir allen möglichen Spaß gemacht. Hans Castorp beeilte sich, Frau Chauchats Porträt ins Nebenzimmer zu tragen und wieder an seinen Platz zu hängen. Dann geleitete Behrens die Vettern bis zur Verbindungsglastür, die in den Berghof hinüberführte. Gib zu, dass der Besuch eine gute Idee war von mir. Jedenfalls war es eine Abwechslung. Und ausgesprochen habt ihr euch ja über mancherlei Dinge bei dieser Gelegenheit. Das muss man sagen. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. Vierter Teil. Erzähler Udo Samel. Hans Castorp, Konstantin Graudus. Joachim Ziemsen, Hans-Werner Mayer. Klavdia Schuscher, Karina Kraftschick. Lodovico Settembrini, Felix von Manteuffel. Hofrat Behrens, Friedhelm Tock. Fräulein Engelhardt, Angelika Bender. Hermine Kleefeld, Tanja Schleif und andere. Streichquartett: Willi Lehmann, Emre Tammer, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Drehorgel: Pierre Charial. Ton und Technik: Angelika Haller, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Hans Scheck. Regieassistenz: Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Komposition: Michael Riesler. Regie: Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000.